Legionäre, die Bomben, die an der Legion, im Kampf um Freiheit und um Ehre, Soldaten der Nation. Vorwärts, Legionäre, vorwärts im Kampf sind wir nicht allein, und mit Freiheit muss der unseres Kampfes sein. Vorwärts, Legionäre, vorwärts im Kampf sind wir nicht allein, und mit Freiheit muss der unseres Kampfes sein. Come.